Kundgabe 4840. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.02.1950. Kirchengebote. Es gibt für euch keine besonderen Vorschriften von mir aus, wie ihr euch zu den von Menschen erlassenen Kirchengeboten einstellen sollet. Alles, was ihr aus freiem Willen tut, wird von mir gewertet. Alles, was ihr im Zwang verrichtet, sei es aus Furcht vor Strafe oder auch aus Gewohnheit, gilt vor mir nichts. Was Menschen euch gebieten, soll auch von Menschen entlohnet werden. Niemals aber soll den Menschen ein Lohn von mir aus versprochen werden, den ich selbst nicht verheißen habe. Ich aber kann nicht etwas gutheißen, was völlig meinem Willen widerspricht, weil ich den Menschen Willensfreiheit gegeben habe, die jedoch menschlich erlassene Gebote antasten. Denn ein Gebot ist ein Zwang, der das Nützen des freien Willens ausschließt. Ich selbst habe den Menschen nur ein Gebot gegeben, das Liebegebot, das Grundgesetz ist und gehalten werden muss, soll nicht wider meine ewige Ordnung verstoßen werden. Das Liebegebot ist aber dennoch ein Gebot, das dem Willen des Menschen Freiheit lässt. Es besteht kein Zwang, der ihn zum Wirken in Liebe nötigt. Er wird auch nicht von mir aus in Strafe genommen, nur straft er sich selbst, weil er das einzige Mittel außer Acht lässet, das für ihn Erlösung bedeutet, aus einem selbstverschuldeten, gebundenen Zustand. Ich gab den Menschen das Liebegebot, das erfüllt werden kann aus freiem Willen oder auch nicht. Die Menschen erließen zusätzlich Gebote, die ich nicht gutheißen kann, denn sie sind nicht von der Liebe zu den Mitmenschen getragen, sondern lediglich Maßnahmen zur Stärkung der Macht, weil von dem Erfüllen dieser Gebote die Zugehörigkeit zu einer Organisation abhängig gemacht wird, die das Recht für sich in Anspruch nimmt, die wahre Kirche Christi zu sein. Damit stellte sie die Menschen unter Zwang, die nun im Glauben, sich zu versündigen, jene Gebote erfüllen und eben ihre ganze Aufmerksamkeit auf diese richten und mein Liebegebot vernachlässigen. Die Liebe kann sich nur in der Freiheit entfalten. Liebe und Zwang stehen im Widerspruch zueinander. Und darum kann ich auch in der Erfüllung der Kirchengebote keine Liebe zu mir erkennen, solange sie traditionell erfüllt werden, gewissermaßen als Bekenntnis zu der Obrigkeit, die jene Gebote erlassen hat. Zudem sind jene Gebote auch nicht geeignet, die Liebe zu mir aufflammen zu lassen, weil sie mich darstellen als ein mit menschlichen Schwächen behaftetes Wesen, das Gehorsam, Ehrfurcht und Anerkennung fordert, wo es nur geliebt sein will. Vor meinen Augen ist nichts Sünde als das, was gegen die Liebe zu mir und zum Nächsten verstößt, wie auch niemals sich Verdienste erwerben, die den kirchlichen Geboten nachkommen, weil sie Gebote sind, die sie erfüllen sollen. Der freie Wille soll sich für mich aus Liebe entscheiden. Und darum benötigen die Menschen keinerlei Gebote, außer meinem, das ich selbst ihnen gab, in Erkenntnis des Segens, der aus dem Erfüllen für jeden Menschen entspringt. Amen.